Gehst du schnell, geh gleich zu ihr rüber. Doch als lustig ihr erzähl, brät sie mir ein Sieber. Los mein Lachen klingen, denk mir aus ein schön Gedicht und fang an zu singen. Dash bang bang hacka dann lang golden ash schicke dem Banjor und tacke backe. Dash bang gang shamalaka dann holden ash chakra di chakra di chakra di lang dash bang tacke lang bang hola bash boya tarak salam yagada baju machach babel. Lang dash bang takalam dang hola bash boya tarak Gamile, Gamilia, Gamile. I'm gonna go get my